Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Die Naturgesetze, die wir kennen, gelten überall im Universum. Gedankenstrich, immer. Das ist sozusagen das Grundgesetz bei jeder Art von naturwissenschaftlichen Tätigkeit. Wir gehen davon aus, dass die Gesetze, die wir kennen, mindestens gültig sind. Sie sind sozusagen das Minimalprogramm. Immer und überall, an jedem Platz, zu jeder Zeit. Es kann auch andere Naturgesetze geben, mag sein, aber die dürfen den Naturgesetzen, die wir kennen, nicht widersprechen. Also unsere Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, von den Laboratorien, Experimenten hier auf der Erde, die wir von den Theorien abgeleitet haben, das ist das minimale Gesetzprogramm im ganzen Universum. Überall. Und immer. Das ist eine ziemlich starke Aussage. Das ist eine ungeheuerliche Aussage, die natürlich immer wieder danach verlangt, überprüft zu werden. Ist das auch so? Nur wie will man Naturgesetze überprüfen? Wie kann man herausfinden, ob die Naturgesetze, die man kennt, irgendwelche Variationen zeigen, irgendwo im Universum? Das Problem, vor dem wir hier stehen, ist das Problem der Erkenntnisfähigkeit. Was kann ich denn überhaupt erkennen? Ich muss ja gewisse Voraussetzungen machen, bevor ich anfange, eine Frage zu stellen. Dann ist ja eine Hypothese, die zu dieser Frage dazugehört, die ist ja gewissermaßen schon Theorie gedrängt. Ja, die ist ja gedrängt mit Ideen, die man hat. Und wenn man also Naturgesetze so vor sich sieht, wie zum Beispiel die Naturgesetze der Relativitätstheorie, der Quantenmechanik, der Elektrodynamik, der Thermodynamik und so weiter, dann ist man ja praktisch schon ausgerüstet mit einem Satz von Ideen. Der Astronom ist nun ein ganz besonderer Naturgesetzforscher insofern, als dass er ja eigentlich ein Lichtarchäologe ist. Ja? Also wir bekommen ja das Licht aus dem Kosmos und versuchen nun aus dem Licht herauszulesen, was die Hieroglyphen, die da in dem Licht gewissermaßen drinstecken als Information, was die eigentlich zu bedeuten haben. Und damit machen wir natürlich eine Voraussetzung. Wir setzen nämlich voraus, dass die Entwicklung des Lichtes, also die Ausbreitung des Lichtes, der Ursprung des Lichtes und die Eigenschaften von elektromagnetischer Strahlung damit immer die gleichen sind. Auch damals, zum Beispiel wenn wir ein Objekt vor uns haben, was viele Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, damals, vor Milliarden Jahren, sollen die Naturgesetze, die zum Licht dazugehören, die gleichen gewesen sein wie heute. Tja. Zu jedem Naturgesetz, zu jedem fundamentalen Naturgesetz gehören Naturkonstanten. Zum Licht zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit. Aber auch Ladung, die elektrische Ladung und so weiter. Alles das gehört dazu. Das Thema der heutigen Sendung ist nach dieser langen Vorrede, ob diese Naturkonstanten, die zu den Naturgesetzen gehören, ob die variieren. Variieren Naturkonstanten? Sind die vielleicht gar nicht so konstant, wie wir das brauchen, wenn wir von ewig gültigen Naturgesetzen sprechen? Ja. Jetzt werden Sie vielleicht denken, naja, das ist jetzt ein ziemlich abgedrehtes Thema. Variieren Naturkonstanten? Naja, offenbar ist ja unsere Welt um uns rum, wenn ich mal hier so im Studio umgucke, hier die Kohlenstoffeinheiten, die hinter der Kamera arbeiten, Kohlenstoffeinheit Harald Lesch und so weiter, wir sind ja offenbar stabil. Das Material, aus dem wir bestehen, ist jetzt nicht so ein Material, was gleich wieder zerfällt. So zumindest für eine gewisse Zeit ist es stabil. Da gibt es Molekülbindungen, Atome, die sich zu Molekülen verbunden haben. Alles das hängt ja mit fundamentalen physikalischen Wechselwirkungen zusammen. Und ich will nur über eine sprechen. Eine fundamentale physikalische Wechselwirkung ist die elektromagnetische Wechselwirkung. Und die wird beschrieben durch einen Parameter, den nennt man Alpha. Alpha ist ein Verhältnis im Prinzip von nämlich der Ladung zum Quadrat dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit und das Planck'sche Wirkungsquantum. Alle drei Zahlen, die Ladung, die Lichtgeschwindigkeit und das Planck'sche Wirkungsquantum, haben ganz bestimmte Werte. Warum die haben, wissen wir nicht. Wir wüssten es gerne. Wir hätten gerne eine Theorie, die sozusagen aus dem Ärmel schüttelt, warum die Lichtgeschwindigkeit knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde ist. Oder warum die Ladung den Wert hat, den sie hat. Das wissen wir aber nicht. Kriegen wir nicht hin. Deswegen versucht man im Allgemeinen nicht die Variation von einzelnen Naturkonstanten nachzumessen, sondern die Variation von Kraftstärken. Dieses Alpha Diese elektromagnetische Feinstrukturkonstante hat einen bestimmten Wert. 1 durch 137. Oder um es mal in Kommazahlen zu sagen, 0,007. Die ist auf bis 3 Milliardstel genau gemessen, also man kennt sie ganz gut. Und diesem Alpha hängt nun eine merkwürdige, Eigenschaft an. Also Alpha beschreibt ja die Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung. Das heißt, die einfachste Möglichkeit, Alpha und seine Variationen zu messen, wäre, indem man ein Objekt beobachtet, das möglichst weit von uns entfernt ist. Möglichst weit heißt ja, die Strahlung ist vor ewig langer Zeit entstanden, dann durchs Universum gelaufen und dann erst auf unsere Detektoren gekommen. Und auf diese Art und Weise könnten wir, wenn wir dort in dieser Strahlung Variationen von Alpha tatsächlich entdecken könnten, dann wüssten wir, damals, als die Strahlung entstanden ist, war das Alpha anders, als es heute ist. Ist das klar? Ja, das muss klar sein. Gut. Also, was misst man? Man misst Übergänge, Strahlungsübergänge. Man schaut sich also ein Objekt, sehr weit von uns entfernt, spektral an. Das bedeutet, man schaut sich Spektrallinien an. Diese Spektrallinien entsprechen ja dem Übergang von Elektronen innerhalb eines Atoms von einem Energieniveau zum anderen. Das Schöne ist nun, dass es da etliche Energieübergänge gibt von Elektronen. Die sind sogar proportional zu Alpha Quadrat, also zum Quadrat dieser Feinstrukturkonstante. Das ist ganz wichtig, weil dann kann man nämlich sehr empfindliche Messungen vornehmen und bekommt dann tatsächlich einen einigermaßen vertrauenswürdigen Wert raus. Und vor einigen Jahren ist nun etwas passiert, das also in der Physik doch zumindest zu starkem Rumoren geführt hat. Denn man dachte naturgemäß, die Naturkonstanten, die werden doch konstant sein. Also, was hat man beobachtet? Man hat ein sehr weit entferntes Objekt beobachtet, nicht nur eines, sondern etliche, und hat in diesen Objekten einen besonderen Übergang gemessen und fand nun dabei raus, dass das Alpha sich offenbar vor etlichen Jahrmilliarden etwas anders verhalten hat als heute. Es war etwas anders. Es war genau genommen ein bisschen kleiner. Nicht viel, 10 hoch minus 5, aber doch immerhin. Ne? Was für Konsequenzen hätte das eigentlich? Nehmen wir mal an, Sie werden jetzt meine Aufregung nicht verstehen. Was hätte das für Konsequenzen, wenn das Alpha ein bisschen anders wäre? Ist doch eigentlich im Grunde genommen, oder? Also wenn das Alpha zu klein wäre, etwas kleiner, dann würden die Molekülbindungen zu schnell aufbrechen. Dann wird es uns gar nicht geben. Wäre das Alpha ein bisschen stärker, also so 0,1 statt 0,007, dann würden die Atomkerne nicht mehr zusammenhalten. Die Atomkerne, wissen Sie ja, sind ja positive Teilchen in einem sehr kleinen Volumen zusammengepackt. Die Protonen in den Atomkernen sind ja alle positiv geladen. Also wenn das Alpha zu groß wäre, dann wäre die elektrostatische Abstoßung dieser gleichnamigen Ladung nämlich viel stärker als die Kernkraft, die die Kerne zusammenhält. Wenn das Alpha nur ein bisschen stärker wäre als 0,1, dann würden sogar die Kohlenstoffkerne auseinanderreißen. Dann wären wir gar nicht da. Also die Variation von Alpha hat Konsequenzen, wenn das so ist. Es hat sich nun herausgestellt, dass offenbar so einfach die Messung von variablen Naturkonstanten nicht ist. Es gab also Vergleichsmessungen, die haben nicht dieses Ergebnis gebracht. Die waren in Übereinstimmung mit der Hypothese, Alpha hat sich gar nicht geändert seit Jahrmilliarden. Also das ist in der Diskussion. Interessant aber sind Überlegungen, die man sozusagen hier aus dem erdnahen Raum machen kann, beziehungsweise sogar schon von der Erde. Da gibt es zum Beispiel die natürlichen Reaktoren, hatten wir schon mal, in Westafrika. Oklo. Das ist ein natürlicher Reaktor, der vor 2 Milliarden Jahren einen natürlichen Kernreaktor dargestellt hat. Und in diesen Kernreaktionen taucht in der Tat auch wieder das Alpha in gewisser Weise auf. Und es stellt sich nun raus, damals war das Alpha so wie heute. Also vor 2 Milliarden Jahren war alles gut. Dann gibt es die Analysen von Meteoriten. Denn in Meteoriten spielen sich auch gewisse kernphysikalische Vorgänge ab, wo das Alpha durchaus eine Rolle spielt. Und es zeigt sich, nun, die Meteoriten, vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden, da war das Alpha genauso wie heute. Also seit 4,5 Milliarden Jahren hat sich da sicher nichts dran getan. Nun kommen aber die Beobachtungen, die aus Bereichen reden von 10 Milliarden Jahren, und behaupten, da könnte Alpha anders gewesen sein, als es heute ist. Das ist noch unklar. So weit, so gut. Jetzt machen wir mal einen Schritt und gehen mal in den Bereich der theoretischen Physik, der rein theoretischen Physik, und gucken uns da mal an, was es da mit variablen Naturkonstanten eigentlich auf sich hat. Die theoretische Physik hat ja ein Ziel, eine Vision. Die Vision von einer vereinheitlichten Theorie. also von der Theorie, dass alle vier fundamentalen Wechselwirkungen zu einer einzigen Wechselwirkung zusammen vereinigt werden. Sozusagen der Anfang des Universums, nämlich wo die Quantenmechanik einerseits, die Relativitätstheorie andererseits zu einer Theorie zusammengefasst werden können und dabei ja, endlich alles beschreibt, was im Universum irgendwie von Relevanz ist. So. Und zu diesen Theorien gehören nun Vorstellungen über, ja, über auch über die Naturgesetzlichkeiten, dass die sich nämlich durchaus im Rahmen der von einer gewissen Bandbreite höchstens verändern können, dass also durchaus die Stärke der Wechselwirkungen und nichts anderes steckt ja zum Beispiel in dem Alpha, dass die Stärke der Wechselwirkung tatsächlich beschreibbar ist. Dass man also nicht nur die Naturkonstanten bekommt, so aus dem Ärmel geschüttelt, ne, ich sagte ja schon, also die konstante Lichtgeschwindigkeit, die Massenverhältnisse zum Beispiel auch ein ganz großes Problem. Warum ist das Elektron, ne, so viel leichter als das Proton, trägt aber die gleiche Menge an Ladung? Ne? Wenn das Elektron anders wäre oder das Proton leichter wäre oder schwerer, ne, dann wäre die Welt ganz anders und es wird es gar nicht geben. Ne? Also zurück zu diesen vereinheitlichten Theorien. Diese vereinheitlichen Theorien machen unter anderem auch Aussagen darüber, wie denn der Anfang des Universums wäre, nämlich ein quantenmechanischer Anfang. Fluktuationen. Fluktuierende Teile des Universums würden sich in etwas hineinentwickeln. Das eine Universum, ne, was da entstehen würde, würde zum Beispiel ganz schnell wieder in sich zusammenfallen. Ein anderes Universum, ne, würde also wahnsinnig schnell expandieren. In beiden Fällen gäbe es keine Lebewesen. Naja, also das eine ist einfach zu schnell gestorben, das andere ist so schnell expandiert, dass Materie sich nicht unter ihrem eigenen Gewicht zu Galaxien und Sternen formen konnte. Da gibt es ja Theorien, die gehen so weit, dass sie sagen, da gibt es 10 hoch 500 Paralleluniversen. Das kommt alles aus diesen fundamentalen Wechselwirkungstheorien tatsächlich heraus. Dass man also am Anfang ja die freie Wahl hat. Wir leben nun in einem Universum, in dem ganz besondere Eigenschaften existieren. Nämlich die Eigenschaften, dass die Naturkonstanten und die Stärke der Kräfte untereinander, wie sie zum Beispiel von dem Alpha beschrieben werden, so sind, dass Lebewesen wie Sie und ich überhaupt existieren können. Ja? Das heißt, wir müssen uns gar nicht darüber wundern, dass die Dinge so sind, wie sie sind, weil wenn sie nicht so wären, gäbe es uns gar nicht. Mein Lieblingssatz, man sollte sich nicht darüber wundern, dass die Katze da die Löcher im Fell hat, wo sie ihre Augen hat. Ne? Aber Vorsicht, man kann sich auch dumm und dusselig staunen. Ne? Aber muss man vorsichtig sein. Das heißt also, die Konstanz der Naturkonstanten ist möglicherweise die Bedingung dafür, dass es uns überhaupt gibt. Wenn die sich ständig verändert hätten in diesem Teil des Universums, nach diesen vereinigten Theorien, so muss ich ja immer sagen, dann wird es uns gar nicht geben. Dann wäre die Welt chaotisch. Dann hätten wir gar keine Möglichkeit, da irgendetwas Vernünftiges dazu zu sagen. Das war ein ziemlicher Ritt jetzt. Ne? Also wenn ich mal so an den Anfang dieser Sendung zurückgehe, die Naturgesetze, die wir kennen, gelten immer und überall im Universum. Das scheint nach wie vor so zu sein. Auch wenn die Theorien, die wir von dem Universum haben, möglicherweise implizieren, dass ganz am Anfang diese Konstanz der Naturkonstanten noch gar nicht festgelegt war. Ne? Es könnte sein, dass sich erst in der Entwicklung des Universums die Naturkonstanten sozusagen, ja, wie soll man sagen, die sind herausgefroren. Ne? Das Universum expandiert und die Naturkonstanten sind auf einen bestimmten Wert eingefroren und dabei sind sie geblieben. Das können wir nicht ausschließen. Das wissen wir nicht. Wir werden es möglicherweise nie erfahren. Wir werden aber weiter versuchen, Messungen vorzunehmen, um herauszufinden, ob die Gesetze, nach denen wir meinen, wie die Natur funktioniert, ob die immer und überall die gleichen sind. Und am Ende bleibt der Satz von Francis Bacon: Nichts macht den Menschen argwöhnischer als das Gefühl, nichts zu wissen.